Danke, Herr Reich. Ungeheuerlich. Für Männer, die ihre Hausfrauen loswerden wollen, gibt es jetzt ein ganz tolles Angebot. Man kauft etwas von Krups, Rowenta oder Tefa, lässt sich damit schön bekochen und schenkt der ungeliebten Partnerin, sofern sie nicht gut kocht, hinterher das One-Way-Ticket, welches es gratis zum gekauften Artikel dazu gibt. Auf meiner halbstündigen Busfahrt heute entdeckte ich einen neuen Laden, direkt um die Ecke. Ein neues Piercing-Studio hat eröffnet. Als ob es hier nicht schon genug davon gäbe. Ich habe bis auf eine Ausnahme nur Schlechtes von den Geschäften gehört, die meist eigentlich ein Geschäft sind, das jedoch ständig umzieht, um eventuell damit auch den Ruf abzuschütteln. Dabei handelt es sich auch noch um ein Studio, das Piercing und Tattoos macht, muss man dazu sagen. Ich kenne zum Beispiel jemanden, der sich dort ein Treibel hat stechen lassen, da war er ungefähr 13 oder 14, und irgendwelche Kontrollen ohne Unterschreiben von Erziehungsberechtigung oder sonstigen Sachen, ging das ganz fix über die Bühne, beziehungsweise im Hinterraum des Trekkinglands. Zwischendurch musste der Tätowierer jedoch immer mal wieder einen Schluck nehmen und war sowieso die ganze Zeit besoffen. Das Ergebnis fand ich jetzt persönlich nicht so berauschend, zugegeben, ich bin eh kein Fan von Standard-Tribals, aber das hier sah eher aus wie ein Elefantenschädel auf dem Elefantenfriedhof aus König der Löwen, falls sich daran jemand erinnert. Und als der Typ dann ein bisschen gewachsen war, mit 18, sah es sehr schlimm aus, weil sich dann natürlich die Haut dehnt und es hat schon einen Grund, warum man sich das erst ab 16 oder so stechen lassen sollte. Manche Menschen im Bus sind doch recht seltsam. Zum Beispiel die eine Frau, die immer auf und ab lief und lauthals rief, "Rieche ich nach Fisch? Rieche ich nach Fisch?" Sehr krank. Ich habe nicht an ihr gerochen, ich kann euch das jetzt auch nicht beantworten. Komisch sind auch diese ungeschriebenen Gesetze. Und jeder denkt auch, man müsste sich daran halten und geht davon aus, dass alle verstehen, was man meint. Wenn zum Beispiel jemand neben einem aufstehen will, um auszusteigen, diese komische Fischfrau endlich zu erschlagen oder einfach um vom Kontrolleur zu fliehen, steht diese Person meist stillschweigend auf oder sagt, hier muss ich raus oder ganz selten auch mal, darf ich mal bitte durch? Des Öfteren schon habe ich mich gefragt, wie diese Leute wohl reagierten, verhielte man sich nicht den ungeschriebenen Regeln entsprechend. Probiert es doch mal bitte aus und erzählt mir davon. Zum Beispiel, wenn jemand aufsteht, um anzukündigen, aussteigen zu wollen, steht man einfach mit auf, ohne Platz zu machen. Diese eigentlich leere Aussage, hier muss ich raus, könnte man mit ich nicht beantworten oder sonst irgendwas und einfach sitzen bleiben. Vielleicht würden dann viel mehr Leute höflich nachfragen, ob sie durchgelassen werden dürften. Wie ihr sicherlich bereits bemerkt habt, besteht diese Folge heute nicht nur aus einem Thema. Mir ist kein großes Hauptthema eingefallen, sondern ich habe mal einfach erzählt. Übrigens ist eine zweite Folge des Ricky und Franziska Podcasts auf podstar.de bereits online. Aber da ich etwas zu schusselig war, ist die Reihenfolge vertauscht. Und man muss sich alle anzeigen lassen, um sich anhören zu können. Und selbst dann habe ich das mit dem Mickey-Maus-Effekt nicht bedacht. Ich sollte solche Sachen nur machen, wenn ich wach genug bin, glaube ich. Aber wann bin ich denn schon mal wach genug? Apropos müde und schlafen etc. Ich habe letztens sogar vom Podcasten geträumt. Ist das nicht seltsam? Ich erstellte in dem Traum einen Podcast mit unterschiedlichen Personen, die jedoch alle in mir vereint waren. Ein multipler Persönlichkeiten-Podcast sozusagen. Es wäre doch mal eine Alternative für Menschen, die eigentlich einen dialogähnlichen Podcast erstellen wollen, jedoch keine Freunde haben, weil sie hässlich oder dumm sind, vielleicht auch beides, oder komisch riechen. Übrigens, um das rauszufinden, wisst ihr ja, einfach mal die Leute im Bus fragen. Diese Menschen könnten dann doch mit verteilten Rollen sprechen. Wer weiß, vielleicht gibt es so etwas ja schon. Weiß das irgendwer? Einen multiplen Persönlichkeiten-Podcast? Fände ich gut, oder so ein Tick-Podcast. Lassen wir das. Nun denn, ich werde jetzt schlafen gehen, wir haben schon Nachmittagsschläfchen, und hoffentlich auch irgendwann wieder erwachen. Es wird hoffentlich nicht mein ewiger Schlaf. Vielleicht auch nicht. Wäre schade. Obwohl, vielleicht auch nicht. Ungeheuerlich.